Grüß euch Gott, Kinder. Sag mal, wie steht ihr eigentlich zu Mäusen? Ja, zu echten kleinen grauen Mäusen, wie sie oft in alten Häusern vorkommen. Findet ihr sie grausig oder niedlich? Nun, ich glaube fast, dass erwachsene Leute viel mehr gegen Hausmäuse haben als Kinder. Der Meister Eder aber gehört nun zu den Erwachsenen, die eine Maus auch putzig finden, die aber etwas dagegen haben, wenn sie sich ausgerechnet in ihrer Wohnung oder in der Werkstatt herumtreibt. Der Pumuckl hingegen, der weiß nur, dass eine Maus ein Tier ist und dass Katzen Mäuse fangen. Aber bis zu dem Tag, an dem diese Geschichte passierte, hat er noch nie eine Maus gesehen. An diesem Tag nun sah er zunächst auch keine Maus, sondern kleine schwarze Krümelchen hinter einem Bretterstapel. Was ist denn da? Kleine schwarze Würmchen. Lauter kleine schwarze Würmchen. Aber Würmchen, die sich nicht bewegen, sondern... Das ist Schmutz. Pfui! Da sollte doch irgendwann einmal geputzt werden. Jawohl. Was ist denn los, Pumuckl? Schmutz ist los. Schwarzer Würmchen, Bäbäschmutz. Was? Ja, Bäbäschmutz. Ja, schau nur, hier. Wo? Also, weißt du, die Putzfrau, die kann zwar Kobolde ärgern, aber richtig putzen kann die nicht. Aber was können denn da für Würmchen sein? Ja, keine lebendigen, sondern nur schwarzes sowas. Ja. Ja? Ja, das ist ja... Ja, das ist ja ein Maustrick. Ja, sowas. Ah, das geht mir ja gerade noch ab. Was meinst du, was so eine Maus Schaden anricht? Die nagt alles an. Alles. Alles? Ja. Alles. Auch Menschen und Kobolde? Nein, aber ans Essen geht's, an Zucker und an Wurst und... Und an meine Schokolade? Auch. Eine Maus kommt allebei wieder. Und vermehren tun sie die. Aus einer Maus werden gleich 30 in einem Jahr. Und die kommen dann alle zu uns? Ja. Alle 30 Mäuse? Alle. Halt, da sehe ich ja das Loch, wo es rausgekommen ist. Wo? Da, das kleine Loch da. Ui, das muss aber eine sehr kleine Maus gewesen sein, wenn sie da rauskommen will. Ich gehe jetzt zum Hausmeister vor, der hat bestimmt eine Maus fallen. Ja, und was tust du dann mit der Maus fallen? Ja, die stellen wir da vor das Loch hin und tun einen Speck rein. Und wenn die Maus da rauskommt und den Speck fressen will, dann schnappt die fallen zu und hin ist die Maus. Ja, aber wenn jetzt die Maus rauskommt, während du die Falle holst, ja. Weil sie vielleicht gar nicht auf den Speck warten will und vielleicht auch nicht auf die Falle. Wenn die Maus doch rauskommt, ja. Dann holst du es einfach am Schwanz fest, bis sie kommt, gell? Der Meister Eder ging also zum Hausmeister, um die Falle zu holen. Und weil der Hausmeister die Falle aus dem Keller holen musste und dann noch einen kleinen Ratsch mit dem Herrn Eder hielt über Mäuse im Allgemeinen und Mäuse im Besonderen, war der Pumuckl ziemlich lang allein. Gerade in dem Augenblick, als das anfing langweilig zu werden, sah der Pumuckl, er traute zunächst seinen Augen nicht, den kleinen Mausekopf vorsichtig aus dem Loch schnuppern. Der Pumuckl wagte kaum zu atmen. Hui, das ist doch... Das muss die Maus sein. Die ist wirklich so klein. Nein, wie klein die ist. Da haben ja leicht 30 Stück davon Platz hier. Da bin ich ja ein großer Pumuckl dagegen. Maus kann ich leicht am Schwanz fangen. Das heißt, wenn der Schwanz mal da ist. Vorerst ist ja bloß der Kopf da. Pss, pss, pss, pss, pss. Komm doch raus, Mäuschen. Hallo, hallo. Sie kommt. Pst, pst, pst, pst, pst, pst, pst. Komm ganz raus. Ganz mit dem Schwänzchen. Du bist wirklich sehr lieb zum Anschauen. Wirklich sehr lieb. Ui, was das kann, das macht Männchen so. Männchen wie der Pudelhund im Vorderhaus. Muss ich fangen? Muss ich ganz schnell fangen? Schnell! Ich hab sie! Du musst doch nicht schreien. Ich tu dir doch gar nichts. Ich halte dich doch nur ein bisschen fest. Ich bin doch der Pumuckl. Ja, das mit dem am Schwanz festhalten, das ist sicher für dich ungemütlich. Au, au, au! Halt! Lauf doch nicht davon! Halt! Ich will dir doch nur... Ach, jetzt ist sie einfach in das Loch, ohne sich den Kopf anzustoßen. eine tolle Maus. Aber dumm, dumm, dumm, dumm, dumm, dumm, weil sie einfach nichts verstanden hat. Maus, Maus, komm doch wieder raus. Oh, ui, das reimt sich. Maus, komm wieder raus. Ja, aber das nützt nichts. Maus, Maus, Mausefällchen, Mausefällchen-Schwänzchen, bitte komm noch wieder. Komm, du kriegst Schokolade von mir. Klabauter Ehrenwort. Die glaubt mir nicht. Weißt du was, Maus? Hallo, Maus? Maus, weißt du was? Ich leg dir Schokolade hin, ja? Und Wurst und Zucker. Ich geh nur schnell in die Küche, ja? Ich komm gleich. Ich komm gleich wieder zurück. Bye. Der Pumuckl ist tatsächlich in die Küche gerannt und hat alles Versprochene geholt und in kleinen Krümelchen vor das Mauseloch gelegt. Und dann hat er sich in einiger Entfernung davon auf den Boden gesetzt und gewartet. Doch keine Maus erschien. Dafür kam der Meister Eder zurück. Liebe Maus, komm doch raus aus dem Haus. Es hat ein bisschen länger gedauert. Maus, komm doch raus. Aber das ist schon, wie ich gesagt habe. Allerweil wieder tauchen Mäuse in die Häuser auf. Ja, das ist auch sehr lieb von den Mäusen. Ich habe schon ein Gedicht gemacht. Liebe Maus, komm doch raus aus dem Haus. Tralala. Ich will nämlich ganz viele Mäuse haben. Aber wieso denn das? Ja. Gerade vorhin waren wir uns da noch einig, dass du... Ja, vorhin ist nicht jetzt hin. Und jetzt hin mag ich nämlich Mäuse. Es war nämlich eine da, du... Ja. Weißt du, mit so Äuglein und so Schnäuzlein und so Öhrlein und, ja. Und so Männchen gemacht. Wie ein kleiner Hund, ja. Was? Und jetzt weiß ich es, was die Hunde für die Menschen, das sind nämlich die Mäuse für die Kobolde. Also, das ist mir schon das Allerneueste. Ja, das ist auch sehr neu, aber das ist wahr. Ja, aber ich hab dir doch gesagt, dass sie die Mäuse... vermehren. Ja, da 30 Stück haben ja ganz leicht hier Platz. Ach. Ganz leicht. Ja, unter der Hobelbank haben sicher sogar 70, 15 Stück Platz. Und, ja, ja. Und wenn Sie ein bisschen zusammenrücken... Ja, danke schön. Bitte schön. Und Sie kriegen auch Schokolade von mir. Ja, ja. Und der Schaden? Was sagst du da? Schau mal, wenn man es Ihnen freiwillig gibt, gell, ja, dann ist es ja gar kein Schaden. Schau, ich habe da schon freiwillig was vors Mauseloch gelegt. Liebe Maus, was? Komm doch raus aus dem Haus. Ja, Talala. Ja, wie sieht's denn da aus? Ja? Lauter Schokolade und Wurst am Boden. Ja, was glaubst denn du, dass du... Ich glaube, dass das dem lieben kleinen Mäuschen, das vorhin da war, ganz bestimmt schmecken wird. Ich hab doch gesagt, du sollst das fangen und nicht füttern. Das hab ich ja getan. Ich hab sie fest am Schwanz gehalten. Ja? Wie ich es aber in die Küche rauftragen wollte... Da, was war das? Ist sie einfach davon gesprungen. In die Küche? Ja. Oh, oder ja. Meinst du, sie wäre lieber im Wohnzimmer gewesen, weil sie mir doch davongelaufen ist? Vielleicht hatte sie überhaupt keinen Hunger, sondern wollte sich nur ausruhen auf also der Couch. Also du gefällst mir, ja, das kann ich du sagen. Du gefällst mir auch, aber die Maus gefällt mir fast. Aber nur fast, aber fast noch also besser. Jedenfalls wissen wir jetzt sicher, dass die Maus aus dem Loch kommt. Ja. Und da stellen mir jetzt die Fallen auf. Da tue ich gleich von der Wurst was nein, so. Und jetzt, pass auf. Und jetzt? Ja, wenn die Maus die Wurst fressen will, schnappt's zu. Aber komm du ja nicht mit dem Finger oder mit deinem Fuß hin. Der ist sonst ab. Ja? Ab? Ja, da musst du Obacht geben. Aber dann ist ja bei der Maus auch was ab, wenn sie da hinkommt. Das kommt überhaupt nicht in Frage. Ja. Tu gleich die Falle weg. Gleich weg, weg. Maus. Also, nicht rauskommen, Ruhe, Maus. Ruhe. Da ist eine scheußliche Falle. Pumuckl. Mäusi. Pumuckl. Eines sage ich dir. Ich verstehe, dass dir so eine kleine Maus gefällt. Ja, aber da rein zücht wird's nicht. Such du deine Mais, was magst. Aber nicht da herin in der Werkstatt. Das erlaube ich nicht. Punktum. Und ich erlaube nicht, dass du diese scheußliche Falle dahin tust. Punktum. Armes kleines Mäuschen kaputt machen. Du bist ein böser ja, Meister Eder. Böser kann man überhaupt nicht mehr sein. Pumuckl, das ist halt einmal so. Nein. Der Mensch muss sich gegen Schädlinge wehren. Ob das Motten sind oder Mais oder Ratten, das ist ganz gleich. Ja. Ja, du brauchst nicht lachen. Ne? Eine Motte und eine Maus gleich, da lache ich ja. Hast du schon mal gesehen, dass eine Motte Männchen macht? Nein. Oder hast du schon mal eine Maus fliegen sehen? Nein, aber... Also dann versuch doch mal, eine Motte am Schwanz festzuhalten. Ja. Gleich. Da muss ich ja noch mehr lachen. Pass auf, hör auf, horch mal, ich hab ja nicht gemeint, dass die Viecher gleich sind, sondern dass das egal ist. Egal, ob man eine Motte kaputt macht oder eine Maus, egal, also, Also weißt du... Jetzt beruhige dich nur wieder. Pfui! Es ist was anderes, hast recht. Ja. Ich tu die Maus fallen, Nettie. Ehrlich gesagt, mir graust dir auch vor, tu die Mais in der Fallen. Aber pass auf, ich mach was anderes. Ich zementiere das Loch da gründlich zu. Vielleicht ist dann auch Ruhe. Ja, aber dann kann die Maus ja nicht mehr raus und ich kann nicht mehr mit ihr spielen. Pumuckl, weißt was? Nein. Es gibt ja mehrere Mais und du musst ja nicht da herin damit spielen. Du kannst dir irgendwo eine Maus suchen, im Hof vielleicht oder hinterm Haus oder im Vorgarten. Und gleichzeitig kommst du ein bisschen an die frische Luft. Und nachher ist uns beiden geholfen. Ich hab meine Ruhe und du hast deine Maus. Ja, ne? Aber wenn ich im Hof oder im Vorgarten oder so keine Maus finde. Jetzt such halt einmal und nachher reden wir weiter. Gell? Ja, ich versuch's mal. Der Pumuckl hat sich tatsächlich überreden lassen. Und während der Meister Eder das Loch zugegipst hat, Zement hat ja keinen zu Hause, ist der Pumuckl auf Maussuche gegangen. Aber so viel er auch gesucht hat, er hat keine gefunden. Schließlich ist er wieder zurückgekommen. Gibt überhaupt keine Mäuse, gibt überhaupt keine Mäuse, nirgends. Wieso? Meine kleine Maus ist die einzige Maus auf der ganzen Welt. Na, ganz bestimmt. Doch, du musst das Loch wieder aufmachen, ja, damit freilich. Meine Maus herauskommt. Ah, oh, ich bin doch nicht narrisch. Aber meine Maus verhungert da hinter der Mauer und dann ist sie ganz mausetot. Die sucht sich schon einen anderen Ausgang, darfst man's glauben. Ich will aber, dass sie keinen anderen Ausgang, sondern diesen Aus... Himmel, mit Donnerwetter, jetzt hör mal auf mit deiner Maus. Ich will nichts mehr hören. Nichts kriegt der kleine Pumuckl. Ah, ja. Gar nichts. Still bist jetzt, sag ich. Der Pumuckl setzte sich in seine Schaukel und tat sich sehr leid. Was den Meister Eder nicht sonderlich rührte. Er arbeitete weiter. Der Pumuckl aber dachte weiter. Und bei dieser Denkerei kam er zu dem Ergebnis, dass er ganz einfach der Maus wieder das Loch freibohren würde, sobald der Meister Eder nicht mehr in der Werkstatt wäre. Und darauf musste er gar nicht allzu lange warten. Der Meister Eder musste weggehen, um etwas zu besorgen. Der Pumuckl war also allein. Er nahm einen kleinen Handbohrer und begann damit, in den Gips zu bohren. Er musste sich sehr anstrengen. So, neues Loch wird viel schöner. Jawohl. Vielleicht genügt es auch, wenn es nicht so groß ist, sondern bloß so klein. Hallo, hallo Maus. Maus, könntest du nicht ein bisschen von drüben helfen? Hallo. Ich kann das eigentlich gar nicht gut. Hui, hui. Ui, jetzt ist ein ganzes Stück rausgebrochen. Hoho, der Pumuckl ist stark wie 30 Zehnmäuse. Hallo, hallo. Du kannst ganz bald wieder zu mir kommen. Hallo Maus, mach doch mal fiep, fiep. Fiep, fiep, fiep, fiep, Maus. Die Maus gab natürlich keinen Laut von sich. Umso mehr Laute gab der Meister Eder von sich, als er nach Hause kam und gleich durch die Gipsspuren dahinter kam, dass der Pumuckl das Loch wieder freigelegt hatte. Ja, was sehe ich denn da? Was siehst du denn da? Warst du das oder war das die Maus? Das war's das? Geh, stell dich doch nicht so. Ich sehe dein Gesicht durch, dass du das Loch wieder ausgebohrt hast. Hm. Also weißt, das ist ja allerhand. Aber bitteschön, dann muss ich die Fallen aufschneiden. Nein, nicht die Falle. Die Maus darf nicht tot werden. Bitte nein. Ich hab dir doch erklärt, dass du Mäuse nicht brauchen kannst. Aber ich kann doch Mäuse brauchen. Nur eine einzige. Alle anderen darfst du weggipsen. Nur die eine liebe kleine weiche Fellchenmaus, die möchte ich gerne haben. Jetzt geh her doch auf. Bitte, ich hab doch gar niemand zum Spielen. Ja. Alle Menschen haben jemanden. Nur ich habe gar niemanden. Na ja, bin ich niemand. Niemand, mit dem ich spielen kann. Ja. Du spielst ja nicht mit mir, du arbeitest ja nur. Ja, muss ich habe niemand, mit dem ich spielen kann und niemand, den ich streicheln kann und niemand, den ich lieb haben kann. Und na ja, ob da gerade eine Maus das Richtige ist. Ja, eine Maus ist das Richtige. Und ich kann alles mit ihr machen und ich bin nie mehr allein. Und auch nicht, wenn du weg bist und auch nicht, wenn du schläfst und auch nicht, wenn du... Also, pass auf, gib Obacht. Ja? Du sollst deine Maus haben. Ich kann sie haben, gleich. Nein, zuerst müssen wir sie auffangen. Ich fange sie. Ich setze mich davor und du gehst fort, damit ich unsichtbar bin. Nein, ich kann da nicht den ganzen Tag fortgehen. Warum? Aber es gibt auch Fallen, mit denen man eine Maus fangen kann, ohne dass der Maus was passiert. Ohne dass... Und um so eine Schau gehe jetzt. Und die stellen wir dann auf. Ja, und dann darf sie hier spazieren laufen und mit mir spielen. Nein, das darf's nicht. Aber wir setzen sie in einen Käfig. Ich muss halt einen alten Vogelkäfig dafür herrichten. Ja. Und wir machen der Maus was rein, wo sie sich verschlupfen kann und was fressen kann und so, weißt? Ja, und dann machen wir noch was, wo sie Männchen machen kann. Was? Männchen, ja. Und wo sie Fiep machen kann. Und dann machen wir noch was, wo sie... Aber pass auf, Pummel, eins muss man versprechen. Ja. Du musst dich um die Maus kümmern und musst in dem Käfig Ordnung halten. Ausmisten und die Maus füttern. Füttern, es ist deine Maus. Ja, es ist meine Maus. Es ist deine Arbeit. In meiner Arbeit. Dass der Maus auch gut geht. Verstanden? Das habe ich sogar sehr gut verstanden. Ja. Sehr, sehr gut. Ja, und versprichst es auch. Großes Klabauter Ehrenwort. Ja, also, nachher wollen wir mal sehen, ob wir sie überhaupt erwischen. Ich erwische sie schon. Der Meister Eder hat tatsächlich solch eine Falle aufgetrieben, und die Maus ist auch wirklich in die Falle gegangen. Ihr könnt euch denken, wie glücklich da der kleine Kobold war. Und dann wurde die Maus in einen Vogelkäfig gesetzt, dessen Glasverkleidung so hoch war, dass sie nicht entwischen konnte. Der Meister Eder ist extra in eine Tierhandlung gegangen und hat sich erkundigt, was man alles für so eine kleine Maus tun muss. Und allmählich bekam er selbst Spaß an dem possierlichen kleinen Tier. Der Meister Eder und sein Pumuckl standen also vor dem Käfig und beobachteten die Maus. Jetzt kommt sie raus. Schau, wie sie so komisch mit der Nase schnuppert. Nicht so laut. Nein, ganz sonst nicht. Verkriecht sie sich wieder. Du, wenn sie sich verkriecht, dann nehme ich ihr das ganze Verkriecherzeug wieder weg. Ich will sie nämlich immer und immer sehen. Na, das darfst nicht. Ui, schau. Jetzt frisst's. Das erste Mal, das frisst. Ja. Man muss ja Mordshunger haben, das Viecherl. Du, schau mal. Ja. Sie macht ein Männchen. Maus, mach doch mal Männchen. Also ich finde, dass wir ihr schon einen anderen Namen geben müssen als bloß Maus. Ja. Einen richtigen Namen, bei dem man es rufen kann und auf das auch hört, verstehst? Ja. Sagen wir zum Beispiel mal zu ihr, Schnuppi, nicht? Weil es so schnuppert. Ja. Oder wir sagen Gipsi, weil ich den Gips weggebohrt habe. Ja. Oder Mandy. Weil sie schön die Mandel machen kann. Ja, oder... Start, der Maxl kommt. Grüß Gott, Herr Eder. Grüß dich, Maxl. Herr Eder, könnten Sie mir das Brettl durchsehen? Ich brauche jetzt für. Ui, was haben Sie denn da drin? Da drin? Eine Maus. Aber jetzt hat sie sich verkrochen, wie die Türglocken gegangen ist. Eine weiße? Ich hab auch welche. Nein. Das ist eine ganz gewöhnliche, graue Hausmaus. Ui, ist ein Mandel oder ein Weiberl? Ja, das weiß ich nicht, mein Lieber. Wenn es ein Mandel ist, leihen wir es nachher. Leider? Mir ist nämlich mein Mandel eingegangen. So. Und jetzt habe ich bloß noch ein Weiberl. Und ich hätte da so gern Junge gehabt. Aha. Vielleicht gibt es gescheckerte Junge. Gescheckerte? Wenn es von einer grauen und einer weißen Maus sind. Das war doch prima. Eine ganz neue Zucht. Ja, also vorerst muss sie die Maus ja erst bei mir eingewohnen, weißt? Wenn ich es da gleich wieder weggib, dann kennen sie sich ja überhaupt nicht mehr raus, wo es hingehört. Gell, Schnuppi? Schau, jetzt spitzt wieder raus. Es sind recht neugierige Viecher. Mei, und lieb sind's. Meine kommt, wenn ihr pfeift. Nein. Aber gell, sie leihen mir schon mal. Ja, später vielleicht. Also, Gebobachte, ihr zeigt ihr mal das Bredel durch, gell? Und ich bin inzwischen mit ihrer Maus. Nein, lieber nicht. Warum nicht? Au! Darum nicht. Was hat mich denn da jetzt zwickt? Ah, eine zweite Maus vielleicht, die was dagegen hat, dass du mit der ersten spielst. Es ist ja wohl klar, dass diese zweite Maus der Pumuckl war, der ganz und gar dagegen war, dass der Maxl mit seiner Maus spielte. Der Pumuckl konnte es kaum erwarten, bis der Bub wieder draußen war. Denn er wollte ja mit seinem neuen Freund, der kleinen grauen Maus, spielen. Endlich war der Maxl weg, ohne die Maus gesehen zu haben, denn die hatte sich in den kleinen Berg aus Moos verkrochen. So, jetzt muss die Maus da wieder raus. Ich verkriech mich ja auch nicht. Maus, raus! Ui, das reimt sich. Aber wenn du komm, so spielen. Nein, wenn du so blärst, kommt die nie raus. Dann mache ich den Moosberg kaputt und dann kann sie sich nicht mehr verkriechen. Nicht? Eine Maus braucht ein dunkles Eckerl. Das ist doch ihr Schlafplatz. Ja, aber ich brauche ja auch keinen. kein dunkles Eckerl und ich muss auch jetzt nicht schlafen. Ja, du, aber du bist ja auch keine Maus. Ja, die Maus muss das tun, was ich will. Ja, freilich. Denn, doch, die ist ja viel kleiner als ich, ja. Und ich bin ja für sie der Meister Pumuckl. Ja. Jawohl. Aha. Also wenn die Maus dir so folgt wie du mir, nachher bin ich sehr zufrieden mit ihr. Ja. Und jetzt bitte hol mir die Maus daraus. Ich will sie ein bisschen streicheln. So. Und, ja, nur ein kleines bisschen. Weißt du, damit sie sich nicht mehr fürchtet. Ach, die fürchtet sich auf alle Fälle, wenn es gestreichelt wird. Die muss sich doch daran gewöhnen. Nein. Bitte hol sie mal aus dem Berg raus. Also von mir raus. So. Gib Obacht, ich setz dann in meine Hand und du darfst das streicheln. Hey, ich will, dass sie in meiner Hand sitzt. Na, da kommst du ja aus. Du, weißt du was? Wir machen der Maus ein Hundehalsband. Das ist ja viel zu groß. Ein kleines Mausehundehalsband. Und dann kann sie nicht auskommen und jetzt kann ich sie überall hinführen. Du bist ja narrisch. Doch. Okay, das Viecherl tat mir nicht wenig leid. Ja, aber die Hunde tun dir doch auch nicht leid. Ach, das ist doch was anderes. Ein Hund ist doch ein viel größeres Tier. Die kleine Maus, wenn du anbindest, nachher da kragelst du sie ab. Ja, aber weißt du, mit einem ganz, ganz kleinen Band. Ja. Wir wollen sie mal ein ganz, ganz kleines bisschen anbinden. Ja? Und wenn sie angebunden ist, dann darf sie auch mit mir in meiner Schaukel schaukeln. Kommt überhaupt nicht in Frage. So ein ängstliches kleines Viecherl muss man vorerst überhaupt ganz in Ruhe lassen. Schau nur, da schau her. Wie sein Herzl pumpert. Mein Herz pumpert auch und du schaust nicht. Ach, das ist doch ganz was anderes, gell, Schnuppilein? Du hast einen sauberen Freund in dem Pumuckl. Ja, gar kein Schmutz. Was der mit dir alles tat. Abkrageln und schaukeln. Ja, ja, ja. Und weißt du, was der Meister Eder mit dir getan hätte? In eine böse Falle gezwickt. Jawohl. Ja. Wenn ich dich nicht weggegipst hätte. Ja, dann jetzt darf er dich in der Hand haben und nicht ich. Und du fürchtest dich vor ihm gar nicht, aber vor mir. Ich zwick dich in den Schwanz. Ja, ja. Jawohl. Ja, wärst du jetzt weg, gleich die Maus in Ruhe lassen. Das ist meine Maus und nicht deine. Also, mein Mausefreund und nicht dein Mausefreund. Ja, also hallo, Mausefreund. Du hast recht. Setzen wir es wieder da in den Käfig rein. Ja. Aber da bleibt es drin jetzt. Ja, und was kann ich dann mit der Maus spielen? Zuschauen kannst du und mit ihr reden und ein Futter geben und den Käfig immer wieder in Ordnung bringen. Ach, Zuschauen ist langweilig. Ach, und reden ist auch langweilig, wenn man keine Antwort bekommt. Und Ordnung! Ordnung soll die Maus selbst halten. Okay. Da sind ja im Käfig wieder so schwarze kleine Würmchen. Freilich, du musst ja den Käfig immer wieder putzen. Ich? Ja? Ich? Die scheußlichen schwarzen Würmchen wegputzen? Ja, wer denn sonst? Ich hab dir doch gleich gesagt, dass du das tun musst. Nein. Und du hast mir auch dein großes Klabauter-Ehrenwort gegeben. Moment, bitte. Das Große? Jawohl. Da täuschst du dich sicher. Ich glaube, das war nur das Kleine. Was? Ja, das kleine Klabauter-Ehrenwort. Du fangst jetzt schon an, dass du die tricken willst? Ja, dann trage ich die Maus gleich wieder rüber in die Anlage und lass wieder laufen. Nein, das lässt du nicht. Ja. Wenn jemand die Maus laufen lässt, dann ich, weil das meine Maus ist. Was? Du willst das schon wieder laufen lassen? Bloß, weil du den Käfig putzen wirst? Nein. Und weil du das Glorfiecherl nicht so schinden darfst, wie es dir grob passt? Nein, weil eine Anlage so schön ist und weil nämlich dort eine Wiese ist und okay. Juhu! Kann man vorstellen. Dann kann sie auf der Wiese mit mir spielen und ich kann ihr nachlaufen und wenn sie davonläuft und so und dann können wir fangen spielen und verstecken und dann können wir noch spielen verstecken und fangen und ich muss kein bisschen die Wiese putzen, wenn sie dort schwarze Würmchen macht. Nachher hätte ich mir ja die ganze Arbeit mit der Fallen und dem Käfig und dem Nestsalon sparen können. Ja, hättest du dir sparen können. Und die Zeit auch, die ich mit der Maus verplempert habe. Hättest du dir auch sparen bloß können. Bloß damit mir es jetzt auslassen und damit es nachher von der Katze gefressen wird. Na, von der Katze wird sie ja gar nicht gefressen. Nein, weil ich verjage ja alle Katzen immer. Also, und wau, wau, sag ich. Ja, gut, setzen wir die Maus in eine Zigarrenkistel und tragen sie in die Anlagen. Ja, gut. Aber wehe, wenn du rechts Theater machst, wenn es auf Nimmerwiedersehen in irgendeinem Mausloch verschwindet. Nein. Ich setze mich ganz einfach so vor das Mausloch, dass keine Maus mehr hinein und auch keine mehr herauskommt. Also gut, Schnuppi. Die Freiheit winkt. Ja, gib sie, die Freiheit winkt. Tatsächlich ist der Meister Eder mit einer Zigarrenkiste, in die er ein paar Luftlöcher gebohrt hatte, in die Anlagen spaziert. Er trug sie vorsichtig in der Hand, sodass ein paar Spaziergänger ihn verwundert anguckten. So kamen sie an die große Wiese, wo der Herr Eder vorhatte, die Maus aus der Schachtel zu lassen. Gerade als er sich niederbückte, um die Mäuseschachtel auf den Boden zu stellen, sagte jemand. Herr Eder, was machen Sie denn da? Jäckerl, Maxl, ja, jetzt hast du mich direkt erschreckt. Was haben Sie denn in der Schachtel? Ein Viech, weil Leher drin sind. Ja, also weißt du, ich hab gedacht, dass die Maus, nicht wahr? Bewegung kann ihr ja nicht schaden. Ach, da wollen Sie es da laufen lassen. Aber das ist da eine Hausmaus und keine Feldmaus. Da meinst du, dass das was ausmacht? Weiß nicht, aber wenn's ein Mandel war und wenn Sie es eh nicht mehr wollen, nachher... Aber wer sagt denn, dass ich es nicht mehr will? Gib's einer ja wieder zurück und wenn's Junge gibt, können sogar mehr davon haben. Nein, mehrer, ich danke schön. Ein Gescheckerte vielleicht? Hm? Ein Gescheckerte? Ja, auch interessant war's schon, ob's das gibt. Weißt was? Da hast es. Ich geb das. Ui, danke schön, Herr Eder. Ich pfleg's ganz bestimmt gut. Halt die Schachtel fest. Nicht, dass die plötzlich was zwickt und du lässt es fallen und die Maus kommt dann... Hab ich's nicht gesagt, Maxl. Ui, Maus ist raus, komm, renn. Wo ist denn hier? Ich seh's nicht mehr. Da nimmer, schnell, komm, da drüben lauft's. Ui, ja, ich seh's, haben Sie's? Nein, ich hab's nicht. Dort hockt's, Vorsicht, Herr Eder, warten Sie, schleich mich an. Der Maxl hätte sich mit dem Anschleichen keine so große Mühe geben müssen. Die Maus hockte da wie festgenagelt. Der unsichtbare Pumuckl hielt sie fest. Er hatte den Maxl nur gezwickt, weil er doch gern sehen wollte, wie die Maus über die Wiese läuft. Aber entkommen lassen wollte er sie nicht. So kam es also, dass der Maxl die Maus wieder in das Kistchen setzen und sie zu seinem weißen Mauseweibchen heimbringen konnte. Da der Bub den gleichen Nachhauseweg wie der Meister Eder hatte, schwärmt er den ganzen Weg über die gescheckigen Jungen, die es vielleicht geben würde. Als der Meister Eder und sein Pumuckl nach Hause kamen, machte sich der Schreiner eigentlich auf ein großes Protestgeschrei gefasst. Doch der Pumuckl hockte nachdenklich auf dem Vogel- bzw. Mausekäfig und meinte, den lassen wir da stehen, mit Mauseversteck und Mauseessen und weißt du, du machst noch ein Bettchen dazu für ein kleines Mausekind. Oder vielleicht zwei Betten für zwei Mausekinder. Ja, oder sonst was. Ich bin froh, dass sich das mit der Maus so gut gegeben hat. Der Maxl schindt's bestimmt weniger als du. Ich schind's ja überhaupt nicht, weil doch. Ich nämlich Mäuse sehr liebe. Ja, das schon. Ich erziehe sie bloß. Du erziehst mich ja auch, nicht? Ja, aber meine Erziehung ist ja Quartierschinderei. Nein, das nicht, aber eine Koboldschin. Ah, ui! Um Himmels Willen, was ist denn? Was hast du denn? Was? Da, aus dem Mauseloch. Hast du's gesehen? Was? Hat eine Maus geguckt. Du, mit kugelrunden, schwarzen Glitzeraugen. Jetzt geht die ganze Geschichte von vorne. Nicht ganz von vorne. Weißt du, den Käfig, den haben wir ja schon hergerichtet, nicht? Nun, der Meister Eder war diesmal schlauer. Er sagte gar nichts mehr, sondern ging heimlich in ein Fachgeschäft und fragte, wie man am besten Mäuse vertreibt. Ja, wie man sie vertreibt, wollte er nur wissen. Und da es auch für Mäuse ein paar Gerüche gibt, die sie nicht ausstehen können und wo sie dann lieber davon wandern, hat er ein Mittel erstanden, das die Mausgeschichte endgültig beendete. Noch ein paar Tage lang äugte der Pumuckl immer wieder nach dem Mauseloch, aber nichts rührte sich. Da begann er die Sache zu vergessen. Und wie die Geschichte von Meister Eder und seinem Pumuckl weitergeht, das erfahrt ihr dann das nächste Mal. Bis dahin, auf Wiederhören.